Hallo, Ryan Burns hier. Ich kann euch schon mal eins definitiv sagen: Es gibt nichts Beschisseneres, als alleine so ein Ding hier anzumoderieren. Ich bin, glaube ich, jetzt gefühlt hier im 50. Take und das ist wirklich grauenhaft, was ich schon alles für Dinge erzählt habe. Ich glaube, wenn ich die in die Outtakes packen würde, wäre das schon besser als der gesamte Podcast oder so. Na, sei es drum, ich muss es ja anmoderieren. Weil wir vielleicht schon von diversen Quellen geleakt bekommen hat. Das muss ich ja jetzt klarstellen und sagen, ja, es ist so. Ich war am Dienstag in der Scientology-Kirche in Düsseldorf und hatte da einen Termin mit der Pressesprecherin, Frau Claudia Ohl. Und während dieses Termins wurde ich durch die Räumlichkeiten dort geführt und man hat mir da Sachen eben erzählt über diese Räume. Ich konnte an den E-Meter. Es ist insgesamt. Ist das nachfolgende Material einfach der komplette Rundgang, den ich mitgeschnitten habe, ohne dass das jetzt irgendwie gewusst wurde? Also es ist ein Undercover-Mitschnitt. Somit verhält sich halt der Mensch, mit dem ich da spreche, auch etwas anders. Und danach folgt ein richtiges Interview, was ich aber in einem zweiten Teil veröffentlichen muss, weil da muss ich an die Audioqualität, weil die ist wirklich grauenhaft. Dank geht auch noch raus an. Selbstverständlich die Jungs, die mich da protegiert haben, wo ich genau wusste, wenn ich halt aus der Bude da nicht bis zu einer gewissen Uhrzeit raus bin, dass die kommen und mich da rausholen. Natürlich geht mein Dank auch an den Hoaxmaster von www.hoaxilla.de dafür, dass er mein gesamtes Projekt, nämlich den Toddialog, jetzt schon so maßgeblich beworben und gepusht hat. Auch hat er dafür ja ein wunderschönes Wort entwickelt. Er nennt es den Guerilla-Podcast und ich finde das sehr bezeichnend. Ja. Sei es drum, das Intro donnert euch jetzt auf die Ohren. Danach geht es los mit 1,5 Stunden live aus der Org in der Scientology-Kirche Düsseldorf. Ich sage danke, tschüss und schreibt mir was Schönes in die Kommentare. Bis demnächst. Guten Ich bin Tag, der Herr Peters, ich bin gell? der Peters, Sie, richtig. Claudia Uhl, kommen Sie rein, Guten kommen Sie Tag. raus. Kann ich Ihnen einen Kaffee oder sowas erstmal Danke, anbieten zum gerade nicht. Ankommen? Nein, danke Und? schön. Wasser? Gerade nicht, danke. Gerade gar nicht, Ich bin okay. gerade wunschlos glücklich. Das ist ja unglaublich. Sowas Ja, gibt's? sowas gibt's. Okay. Sowas gibt's. Sollen wir uns mal kurz hier reinsetzen? Ich weiß nicht, was Sie für Fragen haben. Ich kann Ihnen gerne alles zeigen. Fangen wir mit dem Zeigen an. Ja, gerne. Okay. Ich nehme die gesamte Küche. Okay. Gerne. Stell das mal her. Sehr gerne. Also das hier ist ein Aufenthaltsraum. Pause, wenn man Pause hat, kann man sich da hinsetzen, vielleicht nach dem Essen oder so. Ganz normal, ne? Was wir hier haben, ist unser Buchladen. Und zwar besteht Scientology ja eigentlich aus den ganzen Schriften und Erforschungen von Aaron Hubbard. Haben Ja. Sie sind ja wahrscheinlich ein bisschen vorbelastet, Ja. sonst wären Sie nicht So hier. ein bisschen vorinformiert, ja. Ja, ganz genau. Genau, und vor 4 Jahren wurde dann herausgefunden, dass ein paar Übersetzungsfehler drin waren oder ein paar allgemeine Fehler in den Büchern. Und dann wurden die komplett nochmal neu rausgegeben. Und jetzt gibt es hier, was ich sehr schön finde, einfach wirklich auch die chronologische Reihenfolge, wann hat er was geschrieben und wann hat er welche Vorträge gehalten. Okay. Ja, das fängt einfach hier links an. Und das ist einfach die zeitliche Das ist ja Abfolge. jede Menge Literatur, wohl. Ohne Ende. Wie viele sind es insgesamt? Also das sind jetzt die Deutschen. Ah, okay. Es gibt Ja, doch noch sind mal. teilweise noch nicht alle komplett übersetzt. Okay. Also auf Englisch sind sie ziemlich weit durch, aber übersetzt ist natürlich auch eine Höllenarbeit. Ja, Ne? klar. Zumal die auch jetzt in 15 Sprachen insgesamt übersetzt werden. Dann mittlerweile werden jetzt auch neue Sprachen dazu. Da findet man irgendjemand, der sagt, ich bin Kroatien, ich bin Kroate, finde das toll. Dann fangen, ja, das wäre dann nicht so eine Welt. Also die 16 meist oder die 15 meistgesprochenen Sprachen auf der Welt sind sie schon übersetzt. Und dann kommen jetzt neue Länder dazu. Das ist sortiert nach Themenspektren? Nee, nach Zeit. Nach Zeit, Nach okay. Zeit. Das war das allererste Buch, das er geschrieben hat. Und das Ja. ging einfach nach der Zeit, wie das so sich durchzieht. Ne? Uiuiui. Und diese etwas ovalen, das sind Vorträge, die Aha. er gehalten hat. Und die eckigen sind Bücher.

Was macht ein Basler denn? Was ist ein? Der macht zum Beispiel die Sonntagsandacht. Alles, kann, okay. Kann, wir machen auch Hochzeitszeremonien, Namensgebungszeremonien, Beerdigungen. Okay. Das machen wir schon auch, das macht dann Gastlicher. Ist das ein Beruf innerhalb einer der Kirche? Ja. Aha. Ja, haben wir ja auch, aber ist jetzt wirklich nicht da. Mhm. Okay. Ne? So macht sich das auch. Das ist nicht verplant. Das kannst du auch hingehen. So, ein Bruder war doch, der hat mir ein bisschen geklaut. Ja. Wie auch immer. Das ist ein blöder Scherz, aber eigentlich nicht so. Und das ist wirklich eine Grundvoraussetzung. Also wir sind da schon gehalten. Also ich meine, das ist das beinhaltet, also wir sind ja auch überkonfessionell. Man muss ja auch, man kann ja auch Katholik sein und Scientologe. Das ist eine widerspricht dem anderen nicht. Also wir sagen, ich tritt aus deinem Glauben aus. Mhm. Was nicht unbedingt heißt, dass die anderen das dann vielleicht doof finden und sagen, die Glauben raus. Das könnte gut sein. Das könnte gut sein. Das ist auf einem anderen Blatt Papier. Das können die, aber das machen wir nicht. Ja? Und wir respektieren wirklich jeden Glauben. Ich respektiere das. Okay. Wenn die Leute denken, irgendwie Kürbis ist toll und die von außen sagen, wir dann, man kann das tun, können doch auf dem Platz sitzen und da vorsichtig. Ich finde aber. Gewiss. Ja, ich meine, okay. Quatsch. Keine Frage. Dafür sind wir ja alle Individuen. Okay. Darf jeder nach seiner Fassung glücklich werden, wie der alte, der Fritz hat das hier gesagt. Das hat er gesagt, ja. Hat er gesagt. Sehe ich auch so. Ja, Mann. Was ist die Trophy Game? Oder das Trophy Game? Es gab da irgendwie zum 100. Geburtstag von Raymond Nabel, das war letztes Jahr. Da ging es irgendwie um, glaube ich, Bücher an neue Leute. Ah, okay. Die Kirchen spielen so immer gegenseitig. Ah, okay. Mhm. Ja, von vielen Bildern hat er gekauft. Ah, okay, okay. Mhm. Okay. Und da waren Sie hier erfolgreich. Und deswegen haben Sie diese Auszeichnung bekommen? Offensichtlich. Hochbelobigt. Okay. Wo kann ich diese Bücher kaufen? Also außer online. Kann ich die offline in der Stadt kaufen? Die müssen Sie bestellen. Mhm. Also ich kann die nicht. Ich muss noch ein bisschen arbeiten, bis die Bücher reinkommen. Okay. Also ich kann nicht irgendwo in einen Buchladen gehen und die dort kaufen? Ja, aber Sie können sie bestellen. Über einen Buchladen? Ja. Also ganz normal mit ISBN-Nummer und alles? Ja, können Sie sagen, ich würde gerne das Dialektbuch von Herrn Mauer von Fahrrad bestellen. Sie können die auch ausleihen in Büchereien. Aha. Es gibt ein paar Universitätsbibliotheken, die haben. Bochum weiß ich auf jeden Fall. Mal gucken, Münster. Okay. Die haben die. Und ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit der Fernleihe. Mhm. Das heißt, wenn Sie in Bochum, ne? Mhm. Das ist ja Bochum, Uni Bochum hat die. Okay. Dann ja, wahrscheinlich ja. Stets vergriffen. Ich habe keine Ahnung, ich war da noch nie. Aber sonst geht man in eine ganz normale Stadtbibliothek und sagt, ich hätte gern das und das Buch gelesen und dann müssen die einfach bestellen. Mhm. Müssen sie. Okay. Ne? Die sind ja nicht auf dem Index. Was ist der Kaufpreis? Was kostet dieses Buch? Kommt drauf an. Ein Paperback ganz normal. 12 Euro meistens. Okay. Ne? Und das normal, also sind nicht teurer als andere Bücher. Das geht ja. Ja, sicher. Das für ein Paperback ist das okay und für eine Sonderedition? Also eine schöne eine gebundene? Wir haben die gebundenen, das sind verschiedene. Ich will mal gucken. Hallo Brigitte. Was haben wir denn? Grundlagen, Vorträge. Klassiker-Vorträge, Einführungsbücher, Vorträge, zusätzliches Material. Das sind nur die gebundenen. Also gebundenes kostet irgendwie zwischen 20 und Vorträge 20 Euro, 28 Euro, 28 Euro, 20, ja 38. 30 ist das teuerste. Das ist ja vom Preis noch. Normal. Das ist okay. Ganz normale Preise. Also zeigt Ihnen gleich auch oben, welche. Das sind die hochqualitativen. Die Taschenbücher sind meistens. Taschenbücher meistens 12. Okay. Auch normal. Jo. Ja. Alles schon. Jo. Wohin geht das Geld? Also wer bekommt es? Ein Teil bekommen wir. Mhm. Also wir haben hier hauptamtlich, wie heißt das so schön, hauptamtlich tätige Mitglieder. Aha. Hauptamtlich heißt, sie sind hier angestellt in der Kirche. Ja, das ist ja eine Ehrenamt, sind ja nicht wirklich Mitarbeiter. Das macht das ja frei auf freiwilliger Basis. Wir haben keine Angestellten in dem Sinne. Mhm. Ja, man muss ja Scientologe sein, man muss überhaupt was machen. Muss ich Scientologe sein, um hier arbeiten zu können? Eigentlich nicht, aber sie werden es dann vor kurz oder lang. Ist das so? Ja. Okay. Das macht es keinen Sinn. Okay. Sag ich einfach mal so. Das ist ja genauso, wie wenn man in der katholischen Kirche arbeitet, muss man dann so entweder, was man dann sofort auch, wenn man das total doof findet, ja, oder man sagt dann, nee, eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht, was die Katholiken, also jetzt bei Beispiel zu bleiben, und fängt ja an, auch das anzueignen, ne? Gibt es Tätigkeiten, die, welche Tätigkeiten verrichtet man? Verwaltung? Ja. Normal, wenn man mal Verwaltungsarbeiten natürlich. Mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel Pressesprecher, ich habe zum Beispiel Kontakt zur Öffentlichkeit. Das sind Sie hauptberuflich? Ja, bin ich hier. Sind Sie dann angestellt? Nee, ich mache das einfach auf freiwilliger Basis. Okay, aber Sie müssen ja einen Beruf haben. Ja, momentan bin ich hauptamtlich haupttätig, leider mit der schrecklichen Pflege meines Vaters. Ich war vorher, vorher war ich einfach selbstständig, ich habe in der IT-Branche gearbeitet, habe CRM-Software verkauft. Ah, ja, okay. Das war sehr klar. Der Blog hat der Weiße war. Ja. Lieber auf der Bühne, und ist mein Vater halt krank geworden, wurde dann immer schlimmer. Ja. Und dann irgendwann muss ich überlegen, was machen wir jetzt mit denen und in Zeit tun. Finde ich nicht so doll. Mhm. Kostet auch ein Schweinegeld. Dann ist er leider, er hat Alzheimer und Alzheimer-Patienten können sehr böse werden. Mhm. Und mein Vater zieht das ganze Programm durch. Okay. Okay. Und das heißt entweder zu Hause oder Psychiatrie geschlossen. Das lehnen Sie ab. Ich lehne geschlossen Psychiatrie ab für jemanden, der krank ist. Ja. Mhm. Ja, aber es kommen ja nur Leute rein, die krank sind. Ja, aber er ist ja physikalisch krank. Es sind dann Teile vom Gehirn kaputt. Also er ist ja nicht verrückt. Und ich habe es mir auch angeguckt. Also die werden dann einfach ruhig gestellt und zahlt 5.000 Euro im Monat dafür. Also das kann man auch daheim. Ja, ja, okay, gut. Das sehe ich an. Ja. Und deswegen bin ich jetzt im Moment auf so einer Minijob-Basis bei meiner Mama und helfe da halt. Und das ist jetzt vorübergehend. Okay. Und wir wollen ihm halt irgendwie gucken, dass wenn er dann, dass er in Würde gehen kann, ja? Okay. Und ich derweil nicht allzu viele blaue Flecken. Die ich dann mir ab und zu vor, ich habe aber Rücken jetzt im Platsch. Ja, ist das, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, der wehrt sich ja mit Termin. Ja, klar. Jetzt gehst du mal aufs Klo und dann musst du erstmal ringen. Du musst immer neue Hose an, oder beziehungsweise Fernpass muss man dann neu erinnern, das ist auch schön. Mein Papa, das freut einen auch immer riesig. Ja. Und da ist immer ein Camping, ne? Aber damit kann ja nun mal nicht jeder umgehen. Also ich meine, dafür braucht man ja schon, soll ich es sagen, ein festes Rückgrat und eine gewisse Festigkeit, um mit diesem Ereignis jetzt umgehen zu können. Kann ich. Das kann ich hier, das weiß ich. Also ich könnte das im Unisantäuschen nicht in dem Maße, weil ich muss mich vorstellen, ich muss mich um mich kümmern. Ja. Dann hat meine Tochter, die ist angefangen zu studieren. Da steht was gefunden. Auch super. Ne? Muss ich also auch. Und dann meine Mama, dass sie mir nicht zusammenklappt. Und mein Papa, der spinnt. Ja. Der spinnt oder der halt extrem, also extrem groß ist. Ne? Und da merke ich schon, also ich auch gesagt, ich könnte es nie. Also meine Schwester, mein Bruder und so, die können das nicht offen alle weg. Ja? Und glauben wir nicht, wie viele Freunde noch da sind. Ne? Mhm. Gute Freunde, Papa. Da weiß man es nämlich. Ne? Ja, klar. Man merkt dann wirklich, ne? Und das ist natürlich auch ein Trauerbild. Das wird man nicht sehen. Ne? Der läuft so. So läuft er rum und dann steht man da vor und sagt, Papa, was ist? Sieht er gar nicht. Da hat er sich schon angekündigt. Der sieht mich nicht. Dann sitzt er da und dann kommt er seinen Telefon. Das ist bitter. Das ist bitter. Ja, das ist bitter. Und denkst du, du kennst ja doch schon immer diesen Menschen. Ja? Du kennst ihn da wie anderen. Und das ist, geht immer mehr verloren. Aber ich kann ihm auch nicht böse sein. Nein, da kann er nichts dafür. Es ist ja keine bewusste Handlung. Deswegen muss ich ihn nicht in die Psychiatrie stecken, ja, weil ich einfach genau weiß, der wird ja dann, dann kriegt er irgendwelche Psychopharmaka und dann kriegt er, wenn er Aggressiv wird, kriegt er eine Spritze, dass er dann immer noch in der Ecke liegt. Das ist nicht okay. Weil er ist ja ein Mensch. Der hat doch das Recht in Ruhe, der hat das Recht, in Würde zu gehen, sag ich nochmal. Das ist meine Person. Ja, das stimmt. Das ist so völlig richtig. Ja, und jetzt machen wir einen Moment oben. Also, ja, du wolltest ja da nicht raus, also Raum ist genug.

Ideale Org, ist das jetzt die generelle Bezeichnung? Ja. Also auch für Berlin wäre das... Berlin wäre eine ideale Org. Wir sind es nicht. Ah, okay. Wir sind nicht groß genug. Verstehe, alles klar. Also es beinhaltet eine bestimmte Größe des Gebäudes, eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern, dass man einfach wirklich alles hat. Ah, okay. Ja? Und dann kommt der Status dann auch weg, also die Schilder ideale Org würden dann wegkommen? Ja, käme das ganze Haus weg. Ach so. Okay. Ah, okay. Ja? Ab wann spricht man denn davon? Ab 4.500 Quadratmetern. Okay. Das ist schon groß. Ja, ungefähr 200 Leute, die hauptamtlich hier sind. Okay. Das ist eine bestimmte Größe. Das ist schon groß. Herr Rula, können Sie mir mal die Nase entscheiden? Guten Tag. Peters, guten Tag. Torge, sag mal. Hoi. Hoi. Hoi. Das ist ja. Hoi. Da bin ich fast ein bisschen erschlagen gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst schauen soll. Ich glaube, ich fange hier an. Hoi. Das ist ja. Das knete. Ah, okay. Okay, ich habe mich gerade gefragt, warum dieses. Nudelholz da liegt, ja, um die Knete auszurollen. Und weil irgendwelche Studenten nicht artig sind. Ja. Nein. Ja. Also hier wird dann eigentlich praktisch die Nudelholz aufgegangen. Ja, ich will das eigentlich mal zeigen, das ist meins. Dann hat ja nichts verkehrt. Das ist jetzt dieser Kurs, auf dem ich gerade bin. Aha. Da kommt halt immer, ne? Liest du was, beantwortest, Aufgabe. Ne? Demo. Das wird dann abgehakt und... Das mache ich selber. Ich hake es selber ab. Okay. Und da wird geguckt, ob das richtig war oder nicht. Und wenn es nicht richtig war, muss ich das korrigieren. Wann ist es richtig? Also wann ist das Ergebnis richtig? Ja, wenn man es verstanden hat. Wie wird das kontrolliert? Das macht der Kursüberwacher. Ah, okay. Okay. Das ja, also ich bin gerade wirklich völlig erschlagen. Das ist ein E-Meter, aber. Genau, das zeige ich auch gleich gerne. Ja, sehr gern. Sehr gern, da bin ich eigentlich fast am meisten dran interessiert. Fast. Warum hat denn dieser Stuhl. Okay, da muss man mal kontrollieren. Nee, nur der Stuhl. Warum hat er eine extra Aufschrift? Keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach so Baba von irgendeinem Spiel, von irgendeinem. Wir machen ja immer diese Veranstaltung für die ideale Ort. Ja. Regelmäßig, ne? Ja. Leute dann, die dann spenden, ich glaube, da hat irgendjemand mal. Okay, also hat das keine besondere. Nein. Okay. Nun, hier sitzt man halt, hier sind halt diese DVD-Player. Ja. Wir sehen die ganzen Vorträge. Ja, okay. Kann ich jetzt mal auch einzeigen, weil da unten waren die alle eingepackt. Boah, das ist ja. Ja, fett, ne? Das ist ja. Das sind die Vorträge, ne? Das sind einfach hier die CDs drin. Das ist immer ungefähr eine Stunde, Pi mal Auge. Das ist hier ein Transkript. Mhm. Und hinten sind dann auch die gebräuchlichen Wörter, weil es teilweise in den 50er Jahren war und ein Wort in den 50er Jahren. Mhm. Ja. Gibt es heute vielleicht gar nicht mehr oder hat heute eine andere Bedeutung als es vor 50 Jahren oder ist so. Ja. Ist einfach so. Eine Sprache ändert sich ja. Ne? Aber die gibt es ausschließlich auf Englisch, diese Vorträge? Nee, das sind jetzt Deutsche. Das sind Deutsche, okay. Ja, genau. Die sind jetzt alle auf Deutsch. So, und hier lernt man das dann. Hier lernt man auch mit dem E-Meter umgehen und so weiter. Mhm. Warum lernt man das, um damit umzugehen? Ja, muss man ja bedienen können, ist ja kein Quatsch. Zeige ich gleich. Aha. Also aber, hier ist Theorie praktisch. Ja. Also hier lernt man theoretisch, wie das E-Meter funktioniert und so weiter. Dann haben wir hier. Oh, das ist sehr schön. Ist dann unser praktischer Kursraum. Das heißt, man hat jetzt irgendwie gelernt, wie das E-Meter funktioniert, macht dann ein paar Übungen. Das theoretisch ist gut, weil hat man eine andere Person, die hat die Dosen in der Hand. Was passiert denn jetzt? Mhm. Ja. Dann machen wir das hier, einfach, dass da die Studenten mehr Ruhe haben. Ah ja, okay. Mhm. Ja, aber hier kann man auch lauter sein. Was machen die Stofftiere? Die sind einfach manchmal, fühlt man, als wäre das jetzt jemand. Ah, okay. Hallo. Ah ja, okay. Okay. Ja, hier machen komische Sachen. Das ist gut.

haben noch einen großen Keller unten. Keller sind hier drin. Okay, aber da befinden sich jetzt keine Merkwürdigkeiten drin, oder? Ja, da befinden sich Bücher drin. Da mache ich ja zum Beispiel sehr viel mit dieser Antidrogenkampagne. Mhm. Der Karton war diese Häppchen, sagt man zu Drogen. Mhm. So Kram halt. Okay. In so Kellern halt so lagert. Hier vorne war das WC? Ja. Von links? Das würde ich gerne einmal kurz aufrufen. Ja. Dann noch einen Kaffee oder so? Ja, gerne.